Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 5, zweiter Teil. Das Geheimnis der Schöpfung. Und siehe, der letzte Tropfen, der zurückblieb, war der innerste der Gewässer und war der innerste der Erbarmung. Und der wurde nicht verteilt, sondern blieb, wo er übrig blieb, und wurde bestimmt zum Mittelpunkt und zum Schauplatze der größten der Taten der ewigen Liebe. Und nun siehe, dieser letzte Tropfen ward geschaffen zur Erde, die du und deine Brüder bewohnen. Und die anderen Tropfen wurden geschaffen zu Sonnen, Erden und Monden aller Art, deren Zahl kein Ende hat. Und siehe, so entstanden der sichtbare Himmel mit seinen Sternen, der Sonne, dem Monde und die sichtbare Erde mit den Meeren und festem Lande. Und nun siehe, und hebe deine Augen empor, und du wirst die Wunder der ewigen Liebe begreifen. Du siehst allezeit den Glanz der Sonne, das Licht des Mondes und den Schimmer und das Geflimmer der Sterne in ihren mannigfaltigsten Stellungen, die ihr Sternenbilder nennt. Du siehst auch die verschiedenartigsten Formationen in allen drei Reichen der naturmäßigen Erde. Allein bis jetzt hat es noch niemand ergründet und recht begriffen, was und woher der Glanz der Sonne und wie ihr dieser erteilt wurde und das Leuchten des Mondes und der Schimmer der Sterne und ihr Geflimmer und die mannigfaltigsten Stellungen und all das Gebilde der Erde. Denn siehe, meine Kinder müssen in alles eingeweiht werden, was ihr heiliger, liebevollster Vater all für schöne Sachen hat zum Verschenken an seine Kinder, die ihn erkennen und über alles ganz allein lieben und sich untereinander aus Liebe ihres Vaters wegen. Nun siehe, als alle die Sonnen mit ihren Erden durch die Macht der erbarmenden Liebe des ewigen und unendlichen Gottes wurden, da hatten sie noch keinen Glanz, kein Leuchten, keinen Schimmer und kein Geflimmer, denn es war noch große Nacht auf den gewordenen Sonnen und Erden und Monden. Aber im Zentrum der Sonnen senkte die ewige Liebe einen kleinen Funken ihrer Gnade, und dieser Funke durchglänzte schneller, denn ein großer Blitz, die finsteren Massen. Und siehe, sie leuchteten den Erden und mit großem Glanze, wie sie noch leuchten zur Stunde und leuchten werden, solange der Gnadenfunke ihnen nicht genommen wird. Und siehe, da erglänzten auch die Erden und Monde und wurden verteilt zu den Sonnen in gerechter Anzahl. Und die Liebe hauchte sie an durch die Kraft und Macht der Gottheit. Und siehe, das Licht zitterte auf den Sonnen, die Meere der Erden wogten und wirbelten in ihren Fluten, und die Lüfte und Winde schwammen und wehten über die Erden gleich dem Geiste Gottes über den Gewässern der Erbarmung. Und die Monde erhoben sich mächtig über ihre Erden, denen sie gegeben waren, wie eine Frucht dem Baume, und fingen an, um dieselben zu kreisen, in weiten Kreisen, als stete Begleiter ihrer Entstehungen. Und wo deren viele waren, wurden sie in feste Kreise vereinigt, zum Zeichen der Liebe der Kinder, die unverwandt das Angesicht ihres Vaters schauen sollen, wie die Monde ihre Erden, damit sie ihrer lockeren Beschaffenheit wegen nicht aus ihren Kreisen gerissen und zerstört würden. Denn siehe, die Monde sind nicht fest, sondern sehr locker und sind gleich dem Schaume des Meeres, wenn er fester und gediegener wird und sind kahl und ohne Wasser. Und die Luft der Erde ist da wie das Wasser der Erde, in Klammern Monde. Und die Luft gleicht dem Äther zwischen Sonnen und Erden. Und sie, die Monde, sind bestimmt, die Weltsüchtigen aufzunehmen und zu fassen die Geister der Materie und zu prüfen ihre Beständigkeit und sie reif zu machen zum Empfange der Gnade. Und das Feste der Erden ist der durch die Erbarmung gesänftete Zornteil der Gottheit und umschließt mit festen Banden der verirrten Geister bis zur bestimmten Zeit ihrer unbewussten Entbindung, wo sie dann in eine zartere, aber doch immer für sie genug feste Materie, und zwar einzeln gebunden, gegeben werden, aus welcher sie erst dann durch die ewige Liebe wieder erweckt hervorgehen können. Und die Meere und Gewässer sind ihrer voll, damit sie gedemütigt würden, und die Luft ist ihrer voll, damit sie geläutert würden. Und die ewige Liebe ist in allem die Form, aber der Zorn der Gottheit ist nur gedämpft auf der Erde, aber deswegen nicht aufgehoben. Dieses aber merke dir ganz besonders. In der Mitte der Sonne ruht der Gnadenfunke und gibt durch das Zornfeuer der Gottheit das Licht der Welt. In der Mitte der Erde aber befindet sich ein Zornfunke des Grimmes Gottes, gleich einem Feuerdrachen, und hält die bösen Rotten gefestet wie Steine, welche erst durch das Wasser der Erbarmung müssen erweicht werden. So einer wieder zu einer zweiten Probe für Freiheit und ewiges Leben soll entbunden werden. Und nun begreife das Geheimnis deines Wesens und staune über die große Liebe der ewigen Macht, wie oft sie dich schon hat von Neuem geboren werden lassen, um dich, der verloren war, fürs ewige Leben, für die Freiheit, fürs Gesetz, für die Liebe und fürs Licht und für die Anschauung ihres Angesichts wieder zu gewinnen. Und siehe, dieses alles will ich dir und dadurch auch vielen anderen bekannt und zu erkennen geben, damit ihr doch endlich einmal einsehen möchtet, wie überaus gut die ewige Liebe sein muss, da sie so unermüdet und so vieles, so Großes und so Wunderbares für euch Ungehorsame tut und duldet. Siehe, so ist die Bewegung den Erden gegeben worden, um ihre Sonnen und um ihre Mitte durch den Anhauch der Erbarmung der Liebe zum Zeichen, dass die Kinder all ihr Tun sollen einrichten nach der Bewegung der Erden um die Sonnen und der Monde um die Erden. Und es sollen sein die Schwachen wie die Monde und sollen sein die Starken wie die Erde. Und sollen sein die Wiedergeborenen wie die Sonne, und sollen schauen die Schwachen die Stärke der Liebe, die sie nie fallen lässt, wenn sie wie die Monde sich unverwandt nach dem Angesichte der Liebe richten und so dieselbe nach allen Seiten umkreisen in kleineren Kreisen, aber doch durch die Kraft derselben ebenfalls in den großen Kreis mitgezogen werden. Und sollen sein die Starken gleich der Erde, selbst tätig sich wendend, um sich zum Empfange des Lichtes und der Wärme aus der Gnade der Liebe, welche erleuchtet und erwärmet, belebet durch die Kraft, die in ihr ist, beständig bereit zu halten, damit sie Früchte bringen möchten aller Art aus den Werken der Liebe, an welchen sich sättigen möchten die Schwachen, und erquicken möchten die Eingeborenen und ergötzen möchten die Neugeborenen und die Neugeborenen aus den Gewässern der erbarmenden Liebe, in denen die Gnade ist vollkommen, sollen sein gleich der Sonne und ihr Licht soll leuchten aller Orten, und ihre Wärme soll beleben die Schwachen und soll befruchten die Starken zur Nahrung der Schwachen, damit eine Gemeinschaft sei unter den Kindern eines und desselben Vaters. Und siehe, noch tiefer sollst du blicken, wie und warum ich alles so bereitet habe. Siehe, der Mond hat Flecken und viele dunkle Stellen, und die Erde hat kalte, aber feste Pole, und hat hohe Berge und hat niedere Täler, und hat Quellen, Bäche, Flüsse, Ströme, Seen und kleine und große Meere. Und die Sonne hat Flecken, große und kleine. Nun sieh, dieses alles sind Wirkungen der Liebe und der Gnade oder der entsprechenden Wärme und des Lichtes, welches alles die ewige Liebe und die Macht der Gottheit durch sie ist. Daher siehe die Schwachen und den Mond, wie sie sich gleichen, und dir wird sein Wesen aufgeschlossen. Betrachte die Starken nach allem ihren Tun, und vor deinen Augen wird die Erde enthüllt liegen. Und von einem Pole bis zum anderen Pole muss die starke Ruhe des Geistes in der Liebe zur Liebe da sein, damit sich alles, das den Geist umgibt, in einer steten Ordnung bewegen und dadurch für den gemeinsamen Zweck der ewigen Erhaltung tätig sein kann. Denn siehe, von der Ruhe hängt alles ab, ohne diese kann nichts erreicht werden. Und wer nicht ist wie die Pole der Erde, der durchdringt nicht sein Innerstes, wie die Linie zwischen den Polen das Zentrum der Erde. Und eure Liebe muss kalt sein wie das Eis der Pole, damit ihr fähig seid, alle Wärme der göttlichen Liebe aufzunehmen. Denn siehe, was warm ist, ist nicht geschickt zur Aufnahme der Wärme, aber was kalt ist in seiner Ruhe, das ist fähig, die Wärme aufzunehmen in der Fülle und Ausströmenden zu lassen in alle Teile des Lebens. Denn siehe, wer die Wärme aufnimmt, welche die Liebe Gottes ist, behält sie in sich fest und lässt sie nicht weiterströmen. Der ist ein Geiziger und wird aufgelöst in sich und wird sich zerstören wie das Eis am Feuer. Wer aber sie empfängt wie die Pole und gibt sie alsogleich wieder an alle, die um ihn sind, nahe und ferne, bei dem ist die göttliche Liebe am rechten Platze und entspricht ganz dem Willen des großen und heiligen Gebers. Diese Liebe wird viele Früchte bringen und wird sich aufschwingen zum Lichte der Gnade und wird schauen unverwandten Blickes die unermesslichen Tiefen der Gottheit gleich den Polen, welche in die unendlichen Räume der Schöpfungen der Liebe Gottes hinausblicken, mit weit geöffneten Augen die sanften Strahlen aus der Unermesslichkeit aller unendlichen Räume, in welchen zahllos die Wesen der Erbarmung kreisen, jegliches nach seiner Art in sich saugen und dadurch vor Entzückung und Wonne in ihrer Liebe zur Liebe und für die Liebe sich entzünden und gleich einer Sonne selbst leuchtend werden, gleich dem Lichte der Pole der Erde. Daher, wer beständig bleibt in der Mitte der Liebe der Erkenntnis, was die Gnade ist, dessen Lenden werden glühen vor Liebe aus Gott wie der Gürtel der Erde, und seine Augen werden leuchten vor Erkenntnis wie die Pole, und seine Arme werden sich bewegen wie die Flüsse, Bäche und Quellen, und die Handlungen werden zuströmen den Meeren der göttlichen Erbarmungen, die gesalzen sind mit der Gnade und mit den Erkenntnissen der ewigen Liebe und des ewigen Lebens. Nun, da habt ihr den Schlüssel, um zu eröffnen und zu durchschauen die Erde, die euch trägt. Ende dieses Kapitels.